Ich lese den Bibeltext zur Predigt aus dem Markus-Evangelium. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lemach sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Leiter von Nordstern und wir sind eine ganz junge, neue Kirche. Uns gibt es noch gar nicht so lange und wir sind heute, und deshalb freut es mich, dass ihr alle hier seid, ausnahmsweise mal nicht dort, wo wir normalerweise unseren Gottesdienst feiern. Also ihr habt alle auf unserer Homepage oder sonst irgendwo gefunden, dass wir heute an einem anderen Ort sind, und wir hatten schon so ein bisschen befürchtet, dass vielleicht vor dem Ort, wo wir sonst sind, ein ganzer Haufen von Leuten auftaucht und dann nicht hierher findet. Also toll, dass ihr hier seid. Wir sind eine ganz junge, neue Kirche. Das heißt, dass bei uns auch viele Sachen zum ersten Mal passieren. Manche Leute, die heute hier mit am Gottesdienst beteiligt sind, die machen das auch zum ersten Mal. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal bei uns, bei Nordstern. Herzlich willkommen. Und vielleicht bist du überhaupt zum allerersten Mal irgendwie in Kirche oder beschäftigt dich noch gar nicht so lange vielleicht mit Glauben und mit christlichem Glauben, dann würde ich sagen, dann sind wir genau eine Kirche, die wir, dann bist du am richtigen Ort. Wir wollen eine Kirche sein für Menschen, die genau das sind. Und ganz egal, wo du auf deiner Reise des Glaubens stehst, ob noch ganz am Anfang oder schon ganz lange dabei, ganz egal eigentlich, ich glaube, dass das, was wir mit Gottesdienst heute machen, was wir mit Kirche versuchen, etwas ist, was ich total gut immer für mein Leben empfinde, nämlich, dass man zusammenkommt und dann über den Glauben sich redet, dass man sich Zeit nimmt für Spiritualität, dass man sich Zeit nimmt, um mal die tiefen Fragen des Lebens zu stellen, um sich Zeit nimmt, um mal aufeinander auf etwas zu hören, was einen inspiriert, auch tiefergehend als vielleicht die Nachrichten oder der Fortgang meiner Lieblingssoap oder irgendwie sowas, sondern sich mit Dingen zu beschäftigen, die tiefer sind als das. Und Gottesdienst bedeutet, dass wir das zusammentun, als Gemeinschaft. Wir machen das nicht alleine. Man kann sich auch irgendwo alleine hinsetzen, schön in den Parken Nachmittag und sich über Glauben Gedanken machen, aber wir kommen zusammen und machen das gemeinsam. Und das ist Kirche. Kirche bedeutet, dass man in einer Gemeinschaft ist oder zu einer Gemeinschaft geht, kommt, die gehört, die eben Glauben teilt, in der es um Glauben und Spiritualität geht. Und ich habe heute in meiner Predigt, die um diesen Text, den ihr eben gehört habt, drei Punkte. Ich glaube nämlich, dass das, was Jesus dort am Kreuz erlebt hat, was er dort gemacht hat, ganz viel mit dieser Frage Gemeinschaft, wie funktioniert Gemeinschaft, was ist Gemeinschaft, zu tun hat. Der erste Punkt ist das Ende der Gemeinschaft, der zweite Punkt der Anfang der Gemeinschaft und der dritte Punkt der Weg in die Gemeinschaft. Also, der erste Punkt, das Ende der Gemeinschaft. Es ist ja schon irgendwie abgefahren. Wir sind inmitten unserer Predigtreihe über Jesus. Wenn ihr auf diese Zettel guckt, dann seht ihr, dass wir da schon ein paar hinter uns haben. Wir sind heute bei der leidende Jesus angekommen. Wir haben quasi irgendwann am Anfang mal angefangen, wo es um Jesu Geburt ging, um die ersten Sachen, die er so gemacht hat, um seine Taufe, um die ersten Wunder, die er getan hat, um Kranke, die er geheilt hat, um Reden, die er gehalten hat und sowas alles. Und jetzt sind wir angekommen heute am vielleicht dem zentralen Event, wie Jared das eben genannt hat, im Leben Jesu. Das, wofür auch der christliche Glaube bekannt ist. Es gibt ja ein Symbol, was für den christlichen Glauben bekannt ist, das Kreuz. Und das, was am Kreuz passiert ist, was Jesus am Kreuz widerfahren ist, was er am Kreuz getan hat, das ist, würden wir sagen, das Zentrum des christlichen Glaubens. Und deshalb sind wir heute nach einem kleinen Weg, den wir gegangen sind mit Jesus, angekommen am Kreuz. Und ihr habt eben den Text gehört. Und es ist ja schon irgendwie merkwürdig, wenn man sich das so überlegt, dass viele große Gründer von Religionen oder viele große Philosophen oder Denker oder Menschen, die andere, vielleicht tausende, Millionen von Menschen spirituell irgendwie inspiriert haben, die haben ein gutes Leben gelebt, die haben vielleicht tolle Dinge gesagt, die haben außergewöhnliche Sachen auch gemacht, aber die meisten sind eigentlich so dann alt und weise, lebenssatt, im Kreise ihrer Lieben, irgendwann gestorben. Eigentlich der Einzige, der in diese Kategorie auch gehört, von Menschen, die wirklich die Weltgeschichte mitgeprägt haben, und der nicht alt und lebenssatt irgendwann gestorben ist, war Jesus Christus. Er ist als junger Mann nackt, verurteilt, gemartert, verlassen von den Seinen. Man könnte sagen, an einem Kreuz verreckt und dort gestorben. Und noch komischer ist doch eigentlich, dass diese Tatsache, nämlich dass er dann am Kreuz gestorben ist, für ganz viele Menschen zu einer Sache wurde, die sie total inspiriert hat. Es ist doch schon merkwürdig, dass der christliche Glaube eine Religion ist, die jede Woche feiert, dass ihr Held, dass derjenige, an den sie glauben, gestorben ist. Und dass das auch noch eine der zentralen Dinge ist, die sie da feiern. Wenn wir jede Woche Abendmahl feiern, dann feiern wir das, dass Jesus Christus gestorben ist. Also irgendwas muss Besonderes sein an diesem Tod Jesus und was er dort, was dieser Tod auch bedeutet. Und das ist genau die Frage, die ich heute stellen möchte. Was ist das eigentlich? Und was hat das mit Gemeinschaft zu tun? Mit Gemeinschaft, die wir leben, und auch mit Gemeinschaft über die menschliche Gemeinschaft hinaus. Der erste Punkt: das Ende der Gemeinschaft. Ihr habt eben den Text gehört und in den ersten Versen dieses Textes ist dann beschrieben, dass Jesus am Kreuz hing. Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Ganz kurz, Jesus war gefangen genommen worden. Man hatte ihn einen Prozess gemacht, man hatte falsche Zeugen aufgestellt und irgendwie hatte man es geschafft, ihn tatsächlich zum Tode zu verurteilen. Er war in fieser Art und Weise fast zu Tode gefoltert worden vorher. Und dann hatte man ihm ein Kreuz auf den Rücken gelegt und er musste es aus der Stadt Jerusalem, in der er damals lebte, vor ungefähr 2000 Jahren, heraustragen auf den Hügel Golgatha. Und dort hat man ihn dann gekreuzigt. Und dort, das hat dann mehrere Stunden gedauert. Und die Verse, die hier abgedruckt sind, das sind quasi die letzten Minuten, die letzten Momente im Leben Jesu. Und das ist, würde ich sagen, der Höhepunkt seines Wirkens. Und das ist das, worum es heute geht. Und was Jesus hier sagt oder was hier passiert, ist entscheidend, wenn wir über christlichen Glauben und über Gemeinschaft nachdenken. Es steht hier, dass es dann mitten am Tage finster wurde und Jesus ganz laut schrie in der Sprache Aramäisch, hat er gesprochen, das ist eine Form von Hebräisch. Und was er geschrien hat, war übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er hing dort, kurz vor seinem Tod, kurz vor seinem letzten Atemzug, schrie er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Ende der Gemeinschaft. Was meine ich damit? Warum ruft Jesus das aus? Ist doch schon merkwürdig. So die letzten Worte eines Menschen. Ich meine, es gibt ganz viele bekannte letzte Worte von irgendwelchen Menschen. Jesu letzte Worte oder scheinen gewesen zu sein: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man so ein bisschen in das Leben Jesu zurückguckt und in die Zeit, also in was über ihn berichtet ist, dann merkt man, dass er eigentlich immer, wenn er irgendwas gesagt hat, davon gesprochen hat, dass er vom Vater gekommen ist. Dass er und der Gott im Himmel, der Vater im Himmel, irgendwie eins sind. Und er hat immer den Leuten erzählt: mein Vater im Himmel, der ist derjenige, um den es geht. Er hat mich gesandt und er hat mir gesagt, das, was ich tun soll. Und es ging ihm immer um diese Beziehung nach oben. Diese Beziehung zu seinem Vater, zu dem Gott, den er hier anruft. Und auf einmal sagt er hier: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er redet ihn noch nicht mal mehr in der Art und Weise an, wie er ihn normalerweise immer angeredet hat, mit Vater. Sondern er sagt hier: mein Gott, was irgendwie wesentlich unpersönlicher ist als Vater. Was hat das auf sich? Für diejenigen, die ein paar Mal schon dabei waren, als wir am 16.02. über die glückliche Taufe, über den glücklichen Jesus, nicht die glückliche Taufe, sondern den glücklichen Jesus gesprochen haben, ging es um Taufe, um die Taufe Jesu. Und bei der Taufe Jesu, das war ganz am Anfang seines Dienstes, war etwas passiert, dass er, Jesus, im Wasser gestanden hatte und der Himmel war aufgegangen und Gott, der Vater im Himmel, hatte von oben etwas zu seinem Sohn heruntergesagt. Jared hat vorhin gesagt, dass wir diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine gar nicht so einfache Sache, diese Sache mit dem einen Gott und diesen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber das spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es bedeutet nämlich, dass diese ewige Verbindung dieser beiden Personen Gottes auf einmal aufgebrochen wurde. Das Ende der Gemeinschaft. Jesus, der Sohn Gottes und der Vater Gott, waren auf einmal getrennt. Sie waren auf einmal nicht mehr eins. Und das ist eigentlich undenkbar. Es ist eine Gemeinschaft innerhalb Gottes, die von Ewigkeit her so intensiv da war und da ist. Und auf einmal sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum ist es, und es wurde dunkel. Also irgendwas Schreckliches muss hier in diesem Moment passiert sein. Jesus, kurz vor seinem Tod, passiert mit ihm etwas, oder Gott macht etwas mit ihm, was ihn so sehr von Gott trennt, dass er auf einmal diese Gemeinschaft nicht mehr hat. In 2. Korinther 5 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Gott hat in dem Moment am Kreuz etwas mit Jesus gemacht, was eigentlich undenkbar ist. Er hat seinen eigenen Sohn er hat seinen Sohn anstelle von allen Menschen gerichtet. Das ist das, was wir im christlichen Glauben bekennen, wenn wir Abendmahl feiern und wenn wir Lieder singen, dass Jesus unsere Sünden getragen hat, dass er für uns Vergebung erwirkt hat, dadurch, dass er stellvertretend zum Opfer wurde. Und das hat Gott in diesem Moment mit ihm gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Passion Christi oder The Passion of Christ von Mel Gibson gesehen hat. Das ist eine ziemlich blutrünstige Verfilmung der letzten, ich glaube, 2 oder 3 Tage vom Leben Jesu. Relativ bekannt, ich glaube so vor 6, 7 Jahren im Kino gewesen, wo ziemlich deutlich so dargestellt wird, so ein bisschen Mel Gibson-mäßig. Man merkt, dass er vorher auch mal schon mal Braveheart gedreht hat, wo es auch irgendwie um Schlachten geht und so. Also es ist relativ blutrünstig, wo dargestellt wird, wie Jesus dann stirbt. Und Mel Gibson, der Regisseur, kommt in diesem Film selber gar nicht vor. Also er spielt da nicht irgendwie mit oder so. Es gibt eine einzige Stelle, wo man ihn sieht. Und das hat er ganz bewusst gemacht. Das hat er später in einem Interview mal erzählt. Es gibt diese Stelle, wo Jesus aufs Kreuz gelegt wird und dort festgenagelt wird. Also es gab diese Praxis im Römischen Reich, das war so ziemlich die fieseste Art, jemanden umzubringen, ihn ans Kreuz zu nageln, nicht nur da festzubinden, sondern mit Nägeln durch die Hände dort festzunageln. Und das ist von Jesus erzählt, dass es so passiert ist. Und dieser Moment, wo also dieser römische Soldat dann den Nagel und den Hammer nimmt und durch die Hand von Jesus schlägt, den hat Mel Gibson selber gespielt. Man sieht nur die Hand, also man sieht nicht sein Gesicht oder sowas, und man sieht nur diesen Moment, wo er den Nagel ansetzt und dann draufhaut. Das hat Mel Gibson selbst gespielt, weil er damit etwas aussagen wollte für sich selbst und für die Leute, die den Film gucken und die das hinterher verstehen, was er damit sagen wollte. Er wollte damit sagen, hat er in dem Interview gesagt, dass es eben nicht einfach nur ein römischer Soldat war oder irgendwelche Umstände, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sondern dass er es selbst war. Eigentlich, sinnbildlich, mit dem, was er getan hat, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Er wollte damit sagen, das sind meine Sünden, meine Verfehlungen, mein Andersleben, als es einer Gemeinschaft mit Gott entsprechen würde, für die Jesus da gestorben ist. John Stott, ein bekannter Theologe, hat mal gesagt, bevor wir anfangen können, das Kreuz als etwas zu sehen, was für uns geschehen ist, müssen wir es als etwas sehen, was von uns getan wurde. Die Christen glauben, dass am Kreuz Vergebung für die Sünden passiert ist. Und das ist etwas Gutes, eine gute Botschaft. Aber bevor wir verstehen können, dass es etwas Gutes ist, müssen wir verstehen, dass es von uns passiert ist. Dass wir es waren. Oder dass es unser Leben war, warum Jesus dort ans Kreuz gegangen ist. Es war dieser Moment, an dem Gott der Vater den Sohn gerichtet hat für das, was die Menschen, was wir so anders leben, als es der Gemeinschaft mit Gott entspricht. Und deshalb war es das Ende der Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, was diesen Moment hier bewirkt hat und wo Jesus diese Schuld der ganzen Sünde, der ganzen Welt auf sich genommen hat. Und dann ist etwas Bemerkenswertes passiert. Der zweite Punkt, der Anfang der Gemeinschaft. Es ist ja schon lustig, wenn ihr Lust habt, guckt nochmal rein, dann steht quasi da, dass Jesus diesen Moment hatte, wo er das geschrien hat, dann gab es noch diese Leute, die ihn verspottet haben und sich noch ein bisschen mit lustig gemacht haben, mit diesem Elia-Spruch und so. Und mitten in dieser Erzählung der Todesgeschichte Jesu steht dann dieser Satz, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Und dann geht es wieder weiter mit dem Hauptmann, der vor dem Kreuz steht. Also man hat über viele, viele Verse die Erzählung der Geschichte Jesu am Kreuz. Und auf einmal mittendrin wechselt für einen Vers der Schauplatz. Und es ist für ein paar ganz kurze Momente geht es darum, dass der Vorhang im Tempel zerreißt und dann geht es wieder weiter am Kreuz. Man könnte sich fast denken, hä, was soll das denn? Also das ist so, als würde mitten in irgendeinem Roman stehen, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Hä? Also was hat das denn jetzt damit zu tun? Was hat jetzt der Vorhang im Tempel mit dem, was dort am Kreuz passiert ist, eigentlich zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun. Es bedeutet nämlich der Anfang der Gemeinschaft. Dieser Tempel, der stand dort in Jerusalem und er war damals das Symbol oder der Ort, wo Menschen, wenn sie Gott begegnen wollten, hingingen. Also der Ort der Gemeinschaft mit Gott war dieser Tempel, wo man hinkommen konnte, um ihm zu begegnen. Und es gab in diesem Tempel verschiedene Stufen oder Räume, wo man reingehen konnte, um Gott irgendwie näher zu kommen. Und dann gab es so quasi das Heiligtum, da kam man irgendwie näher, auch räumlich näher. Und Gott hatte irgendwie versprochen, dass er räumlich auch in diesem Tempel anwesend sein will. Und dann gab es in diesem Tempel ganz in der Mitte das sogenannte Allerheiligste. Und das war abgetrennt mit einem riesigen Vorhang. Und dieser Vorhang war ganz, ganz hoch und ganz, ganz dick. Er war im Prinzip fast wie eine Mauer. Also es war jetzt nicht so ein dünnes, so wie hier, so hing so ein leichtes Lüftchen, den wegblasen kann. Das war ein richtig dicker, gewebter Vorhang, ganz künstlerisch verziert und so weiter. Und dieser Vorhang war absichtlich dort, um diesen Ort, wo Gott war, zu trennen von dort, wo die Menschen hinkommen konnten. Und das war symbolisch der Zustand, in dem wir waren oder in dem Gott wollte damit sagen, ihr könnt nicht einfach in meine Gemeinschaft kommen, denn es gibt ein Problem zwischen uns. Wir sind nicht in Gemeinschaft. Es gibt dort Dinge, die uns voneinander trennen. Aber in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, reißt dieser Vorhang von oben nach unten. Bemerkenswert, von oben nach unten, damit auch klar war, wer ihn durchgerissen hat. Also nicht von unten nach oben, dann wäre vielleicht jemand von unten hingegangen und hätte ihn durchgerissen, sondern von oben nach unten durch. Gott hat den Vorhang zerrissen oder dadurch, was Jesus am Kreuz getan hat, hat er diesen Vorhang zerrissen und hat damit kommuniziert, die Gemeinschaft ist wieder möglich. Es gibt wieder Zugang zu mir. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, können wir Vergebung haben und dadurch kann wieder der Anfang der Gemeinschaft passieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich kann mich erinnern, 1989, als in Berlin die deutsche Mauer fiel. Das war ein Moment, wo ich weiß noch, wie ich draußen im Garten gespielt habe und irgendwie im Sandkasten oder so. Und meine Mutter mich reingerufen hat, du musst reinkommen, das musst du dir angucken. Das ist Geschichte, das musst du sehen. Und dann haben wir den ganzen Abend vorm Fernseher gesessen, wie irgendwo in Berlin-Trabis durch die Mauer gefahren sind und Leute sich gefreut haben und in die Arme gefallen sind und so weiter. Und das war damals der Anfang davon, dass die Mauer zwischen Ost und West gefallen ist, dass der eiserne Vorhang aufgegangen ist, der über Jahrzehnte nicht nur unser Land, sondern eigentlich die ganze Welt geteilt hat. Und ich weiß noch, wie damals Menschen, also gab es ja Bilder, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich die bis heute sehe, da kommen mir manchmal die Tränen, weil ich denke, wow, wie unglaublich muss das gewesen sein, wo Leute sich wieder, Familien sich wieder gesehen haben oder man endlich, also viele Leute haben das Gefühl gehabt, sie sind endlich frei. Sie können endlich wieder, wir sind endlich wieder ein Volk, wir können endlich wieder Gemeinschaft miteinander haben, wir sind endlich wieder da, dass wir zusammengehören und wir sind endlich frei, mit den Menschen und dorthin zu fahren, wo wir gerne wollen. Und nicht mehr getrennt. Die Trennung ist irgendwie weg. Und das ist in einem spirituellen Sinne genau das, was hier passiert ist. Gott lässt die Mauer durchreißen, den Vorhang durchreißen. Und er sagt, hier kann wieder eine Gemeinschaft stattfinden zwischen euch und mir. Hier darf wieder freigereist werden, wie es eigentlich gedacht ist. Die Gemeinschaft zwischen Gott und uns, wie sie eigentlich ursprünglich gedacht war, ist wieder möglich. Und genau das ist das, was hier im Tempel passiert ist. Es war für Leute, die damals lebten und die damals an Gott glaubten, für Menschen, die sich selbst gläubige Juden nannten, war das das Undenkbarste, dass dieser Vorhang durchreißt. Einfach so. Weil dort hineinzugehen, das war nur einmal im Jahr dem allerheiligsten Priester nötig, möglich. Und er musste vorher ein Opfer bringen, um überhaupt da reingehen zu dürfen. Und er musste ganz, ganz heilig und fromm sein, um überhaupt da reinzugehen. Und als Gott diesen Vorhang durchgerissen hat, hat er damit gesagt, die Mauer zwischen euch und mir ist weg. Wir brauchen keinen Priester mehr. Denn Jesus war jetzt ein für alle Mal der Priester. Wir brauchen kein Opfer mehr. Es ist nicht mehr notwendig. Denn Jesus war ein für alle Mal dieses Opfer. Und es ist nicht mehr nötig, dass ihr alle erst heilige Menschen werdet, dass ihr alle erst perfekt werdet. Denn Jesus war ein für alle Mal für euch alle perfekt. Und jetzt dürft ihr alle, können wir wieder in Gemeinschaft leben. Also, das Ende der Gemeinschaft, was Jesus am Kreuz erlebt hat, der Anfang der Gemeinschaft, den Jesus ermöglicht hat dadurch, und drittens, der Weg in die Gemeinschaft. Es ist ja schon Lust, also dieser letzte Vers ist schon sehr interessant. Da steht dann, dass dieser Hauptmann, der beim Kreuz stand, der Jesus so sterben sah, dann sagte, dieser Mann war wohl wirklich Gottes Sohn. Also wie stellen wir uns den vor? Ich stelle mir den vor, also er war der Befehlshaber dieser Gruppe von Soldaten, die diese Kreuzigung durchführten. Und deshalb nehme ich an, dass er wahrscheinlich schon eher ein brutaler Typ war. Also sein Job war es, andere Leute umzubringen. Und das konnte er wahrscheinlich relativ gut, das machte er jeden Tag. Es gab immer wieder Kreuzigungen, Hinrichtungen, er war quasi so ein Henker, Vollstrecker. Das heißt, er hat wahrscheinlich in seinem Leben schon, ich weiß nicht, Hunderte, vielleicht Tausende, vielleicht hat er auch schon mal irgendwo in der Schlacht mitgekämpft, Menschen sterben sehen. Ich weiß nicht, ob ihr mal miterlebt habt, wie ein Mensch gestorben ist. Ich habe das mal miterlebt. Ich war mal bei so einem, bei jemandem dabei, der quasi wie bei einem Notfall umgekippt ist und dann tatsächlich gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Das war für mich total das krasse Erlebnis. Also so mitzuerleben, wie jemand seinen letzten Atemzug atmet und dann stirbt. Dieser Mann hier, für den war das Everyday Business. Für den war das nichts Unnormales. Für den war es nichts Schockierendes mehr, zu sehen, wie Jesus stirbt. Deshalb, warum dreht er sich jetzt gerade bei Jesus um und denkt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, dass an dieser Art und Weise, wie dieser Jesus von Nazareth, stand ja sogar über seinem Kopf geschrieben auf einem Schild, König der Juden, wie er gestorben ist, muss irgendwie für ihn so besonders gewesen sein, dass er zu diesem ja schon spirituellen Ausruf kommt. Weil er sagt ja hier, dieser da war Gottes Sohn. Ich glaube, dass Gott hier mit, oder dass der Schreiber auch, der Markus, der das hier dann hinterher aufgeschrieben hat, hiermit auch etwas zeigen wollte, denn er hat das bewusst hiermit reingenommen, nämlich dieser Soldat, dieser, dieser Henker war vielleicht der Erste, der dann dort hindurchgegangen ist, sinnbildlich, durch diesen Vorhang. Er hat nämlich auf einmal gemerkt, das hier ist nichts Normales, was hier gerade passiert, sondern dass diese ganze Finsternis und die Art und Weise, wie er geschrien hat und das, was hier gerade passiert, er hat das wahrgenommen und hat gemerkt, das ist gerade Weltgeschichte. Und wenn er Kinder gehabt hätte und Fernseher, hätte er sie wahrscheinlich reingerufen und hätte gesagt, hier, das müsst ihr euch angucken. Denn das, derjenige, der hier gerade gestorben ist oder der hier gerade stirbt, das war Gottes Sohn. Und das hat ihn bewegt. Wenn nach dem Gottesdienst jemand von euch zu mir kommt und sagt, weißt du was, Stefan, ich will dich nie wieder sehen und ich will auch nie wieder mit dir reden, dann würde ich sagen, oh, schade, also das tut mir leid, würde ich nicht gerne haben. Aber vielleicht, wenn man sich gar nicht so viel kennt, ist es auch schade, ich würde gerne jeden mehr kennenlernen, aber wenn meine Frau zu mir kommen würde und nach dem Gottesdienst und sagen würde, hey Stefan, ich will mit dir nie wieder reden, ich will dich auch nie wieder sehen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann wäre das etwas ganz anderes. Aber wenn Gott hier, je größer und je tiefer die Liebe zu jemandem ist, desto schmerzhafter ist es, wenn man diesen verliert. Und hier hat Gott selbst, oder hat dieser Hauptmann mit angesehen, wie der Sohn Gottes die Beziehung in seinem Leben verliert, die für ihn die allerwichtigste war, nämlich die zu seinem Vater. Und das hat er gemerkt. Das hat er wahrscheinlich in seinem Gesicht gesehen. Das hat er in seinen Worten gehört. Und das hat er in der Art und Weise, wie sogar die gesamte Natur irgendwie, es wurde dunkel, dort drumherum reagiert hat. Jesus hat in diesem Moment die Hölle für uns erlebt. Und er ist dort hineingegangen. Und er hat diese Trennung von Gott erlebt. Und das hat er gemerkt. Hier ist nicht nur ein Mensch, der das Leben verliert, sondern hier ist der Sohn Gottes, der stirbt. Was ja eigentlich total nicht geht. Dass Gott stirbt. Gott selbst ist das Leben. Gott ist nicht abhängig von irgendetwas. Also wir Menschen können sterben, weil unser Leben ist davon abhängig, ob wir genug Nahrung, genug Sauerstoff, genug was ich was alles kriegen. Wenn man irgendwas davon und von uns weggeht, dann sterben wir. Aber Gott ist Gott hat nichts um sich herum, von das er abhängig ist. Wie kann der sterben? Und hier erlebt dieser Mann, dass dieser Gott stirbt. Und er merkt, das hat was mit ihm zu tun. Und er spricht aus, oh Mann, das war, muss Gottes Sohn gewesen sein, weil das, was hier passiert, ist etwas Besonderes. Und er spricht das aus, was dann der Weg in die Gemeinschaft werden kann. Nämlich, dass er sagt, ich glaube daran. Also er sagt aus, er war Sohn Gottes. Und das, was hier passiert ist, ist was Besonderes. Es ist nicht einfach ein Tod eines weiteren Menschen. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Jesus gestorben ist, es gibt viele Menschen, die sagen, es ist der wichtigste Moment in der Geschichte der Welt. Dieser Moment am Kreuz. Für diesen Mann, für diesen Hauptmann, war es wahrscheinlich der wichtigste Moment, zumindest in seiner Welt, in seinem Leben. Und er hat in diesem Moment vielleicht erlebt, was es heißt, diese Gemeinschaft mit Gott wieder zu haben. Und diese Gemeinschaft dann zu erleben. Und ich glaube, dass das ist, was bis heute viele Menschen am christlichen Glauben fasziniert. Wo sie sagen, das will ich auch erleben. Da will ich auch Gemeinschaft miterleben. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Dass Menschen durch das, was Gott am Kreuz, was Jesus am Kreuz getan hat, wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Und ich glaube, dass das uns verändert auch in der Art und Weise, wie wir Gemeinschaft leben können. Wie wir miteinander leben können. Dass das etwas ist, dass das ein Anfangspunkt ist für die Art und Weise, wie wir miteinander Gemeinschaft leben können. Ich bete jetzt gleich und danach hören wir noch ein Musikstück von euch. Und ich möchte euch einladen, nutzt diese Zeit, um das, was ihr vielleicht gehört habt, was euch inspiriert hat, zu bedenken. Also nutzt diese Zeit als Zeit der Ruhe und Besinnung, um vielleicht zu beten, vielleicht den Text nochmal durchzulesen, für euch. Ich bete noch. In Jesu Namen, ich bitte dich, Jesus, dass du uns irgendwie groß machst, was der Mann dort damals am Kreuz gesehen hat, nämlich dich und wie du gestorben bist. Du hast die Gemeinschaft mit dem Vater irgendwie aufgegeben, damit wir den Anfang in die Gemeinschaft wieder haben können. Du bist am Kreuz für uns gestorben und hast die Trennung von Gott erlebt, damit wir die Gemeinschaft mit Gott wieder erleben können. Und ich danke dir, dass du uns den Weg gezeigt hast, den wir gehen können, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Ich bitte dich, dass du uns segnest und uns lehrst, zu verstehen, was das bedeutet für uns, für unser Leben, für die Art, wie wir Gemeinschaft leben. In Jesu Namen. Amen.